لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad Salihin. Kapitel 25. Kapitel 25. Der Befehl, dass man das Anvertraute bewacht, behält und den Leuten ihr Anvertrauten zurückgibt. Wir sind bei Hadith bei mir 206 auf Arabisch, bei euch auf Deutsch, das ist 201. Wa an Hudayfa وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا الى ابني ابراهيم خليل الله قال فياتون ابراهيم فيقول ابراهيم لست بصاحب ذلك انما كنت خليلا من ورائي وراء اعمد الى موسى الذي كلمه الله تكليما فياتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا الى عيسى كلمه الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم قوله وراء هو بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع. الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم هو أن الأمانة والرحم يقومان جنبتي الصراط، الأمانة من طرف والرحم يعني الأمانة يمينا والرحم شمالا. هذا هو الشاهد من الحديث، لأنه نتكلم عن باب أداء الأمانة وأهمية الأمانة في ذلك، أهمية الأمانة في ذلك، لأن الأمانة والرحم عملان عظيمان. فهذا الحديث يذكرنا بعظم الأمانة وحفظها وبعظم صلة الرحم وحفظ صلة الرحم. تصور أن الأمانة والرحم على طرفي الصراط وهو معلق على حافتي جهنم، فهذا هو المراد أصلا من هذا الحديث، فنسأل الله السلام. فالمؤمنون يصعدون على الصراط ويمر بعضهم مثل البرق وبعضهم مثل الريح، بعضهم تجري به أعماله، أما الكفار أصلا ما يصعدون الصراط ولا يمرون عليه، بل يذهب بهم مباشرة إلى جهنم. وأما من وقع عليه أو وقعت عليه كلمة العذاب من المؤمنين فهذا تأتيه الكلاليب ويؤخذ بكلاب فيسقط في نار جهنم. وفي الحديث كذلك بارك الله فيكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه محبته لأمته وحرصه عليها، لأنه يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم سلم سلم. فسبحان الله. إذا هنا أيضا الآن بارك الله فيكم حديث 201، das ist ein sehr langes, eine lange Überlieferung, eine lange Überlieferung. Ich werde das hier lesen, obwohl ich nicht mit allen Wörtern zufrieden bin, aber nur so lesen, damit wir sehen, was man hier gesagt hat. Auf jeden Fall, Hudhayfa radhiyallahu alayhi und Abu Huraira berichteten, der Gesandte Allahs hat gesagt, Allah der segenreich ist und erhaben ist, wird am letzten Tag die gesamte Menschheit versammeln. Und die Gläubigen werden aufstehen und das Paradies wird ihnen nahe sein. Sie werden sich zuerst Adam a.s. nähern und ihn fragen, O unser Vater, bitte lass das Paradies sich für uns öffnen. Er wird antworten, es ist der Fehler eures Vaters, der eure Vertreibung aus dem Paradies bewirkte. Ich bin dafür nicht zuständig. Geht zu meinem Sohn Abraham, dem Freund oder dem Khalil Ar-Rahman oder Khalil Allah. Dann werden sie zu Ibrahim a.s. gehen und er wird ihnen sagen, ich bin dafür nicht zuständig. Ich war nur ein weit entfernter Khalil Allah. Geht zu Musa, mit dem Khalil bedeutet der Liebling, der näher zu Allah steht. Geht zu Musa, sagt Ibrahim a.s. Dann gehen sie zu Musa a.s. und er wird zu ihnen sagen, ich bin dafür nicht zuständig. Geht zu Isa, dem Wort Allahs und sein Geist. Und Isa wird auch sagen, ich bin dafür nicht zuständig. Dann werden sie zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen. Er wird auch stehen und dann wird ihm die Erlaubnis, das wird vier Sprache einzulegen, gegeben. Die Zuverlässigkeit, Al-Amana und Ar-Rahim, das wird Familienbande, werden geschickt rechts und links von As-Sirat. Und sie werden dort stehen. Die werden dort stehen. As-Sirat müssen wir ja nur stoppen, damit wir weitermachen. As-Sirat, das ist ein Seil. Das wird so wie ein Seil sein. Und das ist, das verbindet die beiden Kanten von der Hölle. Das ist eine Kante und dort ist eine Kante und unten ist die Hölle und so ein Seil oder Brücke ist As-Sirat. Rechts davon ist Al-Amana und links Ar-Rahim. Al-Amana, das bedeutet, hier sagt man Zuverlässigkeit, aber Al-Amana ist nicht nur Zuverlässigkeit, wie wir schon erklärt haben, sondern das ist eher, dass man das Vertraute, Anvertraute bewacht. Und das ist verschieden. Und Familienbande, das bedeutet Pflegung der Beziehungen zur Familie. Und dies nennt man im Arabisch Ar-Rahm, das heißt Gebärmutter. Der erste von euch wird so schnell, das heißt die Leute werden die Gläubigen dann As-Sirat queren, das heißt sie werden über As-Sirat laufen. Der erste von euch wird so schnell wie der Blitz über die Brücke über As-Sirat gehen. Ich fragte bei meinen Eltern, was soll das bedeuten? Nicht bei meinen Eltern hier. Das ist was anderes. Das bedeutet, meine Eltern sind für dich sozusagen hier. Meine Eltern sind für dich oder ich opfere meine Eltern für dich. Was soll das bedeuten? Der Prophet sagte, hast du nicht bemerkt, wie der Blitz niederfährt und verschwindet so schnell wie ein Augenzwinkern? Und er erzählte weiter, dann werden die Nächsten gehen, so schnell wie der Wind, so flink wie die Vögel, und die Geschwindigkeit ihres Darübergehens wird ihren Taten entsprechend sein. Und euer Prophet, und euer Prophet wird an der As-Sirat stehen und Allah bitten, oh mein Herr, rette, rette. Und wie die Taten der Leute weniger werden, so wird sich ihre Geschwindigkeit verlangsamen, bis ein Mann kommt, der dahin kriecht, da er unfähig ist zu gehen. Und an beiden Seiten der As-Sirat werden sich Haken befinden. Und diese Haken werden auf Allahs Befehl jene halten, die Allah zu halten befiehlt. Und der eine wird nur gekratzt werden und ist gerettet, und der andere wird ins Höllenfeuer geworfen werden. Abu Huraira sagte, bei dem in dessen Händen die Seele Abu Hurairas liegt, die Hölle besitzt eine Tiefe von 70 Jahren. Das ist beim Muslim. Das geht in dieser Überlieferung, das natürlich die Erklärung hier, dass es über den letzten Tag, wie die Leute As-Sirat überqueren werden. Übrigens, passt auf, As-Sirat überqueren ist nur für die Al-Mu'minin, für die Gläubigen. Die Kuffar, die Götzendiener, die Leute, die nicht als Muslime nach dem Propheten Muhammad sallam, nicht als Muslime sterben, sowieso kommen sie nicht über As-Sirat. Sie werden direkt in die Hölle geführt. Aber As-Sirat, das wird diese Seil, was ich gesagt habe, das ist ein Seil, es gibt zwei Kanten von der Hölle. Die Hölle ist 70 Jahre tief. Da hat eine Kante von hier und eine Kante von hier. Und über die Hölle ist ein Seil oder Brücke, sagt man auch. Ja, das ist sozusagen gespannt. Und die Leute werden das queren. Und wenn sie queren, dann kommen sie an die andere Seite. Das ist sozusagen wie, das ist eine Station von Stationen des letzten Tages. Am letzten Tag gibt es Stationen. Nach As-Sirat werden die Leute auf der anderen Seite kommen, das heißt, sie sind dann gerettet. Danach kommt so eine Brücke vor dem Paradies, und die Gläubigen, die werden ihre, sage ich jetzt, die werden voneinander ihre Rechte noch bekommen, damit keiner noch was hat oder verlangt sein Recht von dem anderen, und dann werden sie ins Paradies kommen. Hier wird das erklärt, wie das am letzten Tag sein wird. Übrigens, es gibt hier in dieser Überlieferung auch so eine Art das ist ein Zusammenhang. Das heißt, das ist nicht alles detailliert hier erklärt. Das ist eine Zusammenfassung von dem Geschehen, was am letzten Tag sein wird. Die Leute am letzten Tag, die werden warten und die wollen, dass jemand für sie für Sprache leistet, damit Allah mit ihnen abrechnet. Die Propheten werden sagen, wir können das nicht. Adam sagt, ich kann nicht. Musa sagt, ich kann nicht. Isa sagt, ich kann nicht. Ibrahim sagt, ich kann nicht. Geh zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die Leute kommen zu unserem Propheten, der sagt, ja, ich kann. Dann fängt Allah subhanahu wa ta'ala mit den Leuten zu rechnen, abzurechnen. Und dann die Gläubigen, die kommen an As-Sirat. Was für uns hier aus dieser Überlieferung wichtig ist, bezüglich, pass auf, bezüglich des Thema, was wir behandeln. Wir sprechen über Kapitel 25, die Bewahrung von Amana, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Bewahrung von dem anvertrauten Gut, was bezüglich Allah subhanahu wa ta'ala ist, bezüglich Menschen ist und bezüglich uns ist. Das ist unser Thema. Und hier sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an die beiden Seiten von As-Sirat, rechts und links, einmal ist Al-Amana und einmal auf der anderen Seite, das ist die Gebärmutter. Und wir haben, als wir über dieses Thema gesprochen haben, erklärt, Gebärmutter im Arabischen, wenn man sagt, bewahre deine Gebärmutter, das bedeutet, pflege deine Beziehung zu deiner Verwandtschaft. Das heißt, Al-Amana und Ar-Rahim. Sie sind so wichtig, dass sie am letzten Tag Zeuge sein werden, rechts und links und Schutz sein werden für die Gläubigen, damit sie nicht in die Hölle fallen. Und die Leute werden As-Sirat gewähren. Einer wie Blitz, der andere wie Wind, der dritte schnell, einer kriecht auf diese Seile am letzten Tag oder auf As-Sirat. Und dann gibt es so Haken, und diese Haken sind rechts und links von As-Sirat. Und einer wird von diesem Haken getroffen, und dann wird diese Person in die Hölle, wal-iyadu billah, fallen. Und die Hölle ist 70 Jahre tief. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das geht um diesen Zusammenhang. Dann kommen wir zum nächsten Hadith. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير. هذا الحديث طويل، ولذلك بارك الله فيكم هذا الحديث سنتركه، وفقط كلمة من أمور أن عبد الله بن الزبير بارك الله فيكم وأبوه الزبير بن عوام كانوا من أكثر الناس أمانة، لذلك قبل موته الزبير قال لابنه أمره بأداء الأمانة إلى أهلها، وهذا المهم من هذا الحديث. بارك الله فيكم. ده حديث 207 باي 202 باي ده حديث من عبد الله بن الزبير und das ist sehr langer Hadith. Wir brauchen nicht das ganze zu behandeln, sondern Barakallahu Fikum, ihr müsst nur etwas davon lernen, aus dem großen Hadith, was hier ist. Zubair hat seinem Sohn befohlen, dass er den Leuten ihre Rechte zurückgibt, wenn er stirbt. Das heißt, er wollte kämpfen und er sagte, ich weiß, dass ich getötet werden werde. Und deshalb sagte seinem Sohn, wenn ich sterbe, dann gibt den Leuten ihre Rechte zurück. Diese Person bekommt so viel, diese Person bekommt so viel. Und subhanallah. Und Abdullah ibn Zubair hat es genau weiter wie sein Vater, sein Vater gemacht. Deshalb sollte man das verstehen, barakallahu fikum. Ein Muslim sollte immer Amana haben. Und in dem Hadith auch gibt es die Amana von Muawiyah, wo Allah alayhi am Ende. Egal was passiert, man sollte den Leuten ihre Rechte zurückgeben. Wenn sie auch die Rechte, wenn jemand deine Rechte weggenommen hat, dann darfst du nicht seine Rechte wegnehmen, sondern du musst versuchen, immer ihm seine Rechte zu geben, weil du deswegen Allah subhanahu wa ta'ala machst. Und das passt natürlich, damit wir anfangen mit dem nächsten Kapitel, und zwar, barakallahu fikum, Kapitel 26. Kapitel 26. طيب باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. Kapitel 26, Verbot von Unrecht und Gebot zur Verhinderung von Ungerechtigkeiten. Du darfst kein Unrecht tun und du darfst auch nicht unterstützen bei Unrecht, und du bist verpflichtet, die Ungerechtigkeit zu verhindern. Das ist dieser Kapitel باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى وما للظالمين من نصير. الله الظلم بارك الله فيكم هو النقص، والنقص إما أن يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان، وإما بالتفريط فيما يجب عليه. فالظلم يكون إما بترك الواجب أو بفعل المحرم، إما بترك الواجب أو بفعل المحرم. والظلم إما أن يتعلق بحقوق الله عز وجل، إما أن يتعلق بحقوق الله عز وجل، وإما أن يتعلق بحقوق العباد. وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكل ظلم محرم. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أي يوم القيامة لا يجد الظالم صديقا ولا حميما كما في الدنيا. في الدنيا الظالم قد يجد صديق، وقد يجد من يحميه، وقد يجد من ينجيه، ولكن يوم القيامة ما له لا صديق ولا صاحب ولا له شفيع يشفع له، لأنه منبوذ بظلمه. وما للظالمين من أنصار، أي لا يجدون من ينصرهم ويخرجهم من العذاب يوم القيامة. فالظلم أمره خطير، وهو ظلمات يوم القيامة. فنسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الظلم، سواء كان ظلما لأنفسنا بأن نعصي الله سبحانه وتعالى، وظلما لربنا بأن نشرك بالله سبحانه وتعالى، وظلما لغيرنا بأن نأكل حقوق الناس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي دم المسلم وعرضه وماله حرام، لا يجوز الإنسان أن يظلمه، والذي يفعل فقد أتى بمعصية عظيمة ويوم القيامة ما له لا صديق وله وما له من يخرجه من العذاب، فنسأل الله العافية. Verbot von Unrecht und Gebot zur Verhinderung von Ungerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Ghafir, in Surah 40, die Ayat 18: Ma lil zalimin min hamimin wala shafi'i yuta'. Die Ungerechten haben dann keinen vertrauten Freund und keinen Fürsprecher, der angehört würde. Und Allah sagt in Surat Al-Hajj, Vers 71, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Und für die, die Unrecht tun, gibt es keinen Helfer. Al-Zulm, Ungerechtigkeit oder Unrecht, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man etwas vermindert oder weniger macht. Das heißt, wenn du etwas weniger gibst oder weniger tust, als was richtig ist. Und obwohl ist normalerweise, dass man das Verbotene macht und was Pflicht ist, verlässt oder nicht praktiziert. Das ist auch wohl normalerweise. Das wird normalerweise musst du jemandem sein Recht zurückgeben. Aber wenn du sein Recht nicht zurückgibst, dann machst du Unrecht. Normalerweise, du darfst nicht jemanden zum Beispiel zu Unrecht beschimpfen oder schlagen. Wenn du das machst, dann hast du Unrecht getan. Und deshalb im Islam gibt es verschiedene Arten von Zulm. Einmal ist gegenüber Allah. Das heißt, man macht Unrecht oder man wird ungerecht gegenüber Allah. Indem man Götzendienerei hat, indem man Allah nicht allein einzig anbetet, indem man Sünden begeht, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala das sieht. Und dann ungerecht oder Unrecht, die zweite Art ist Unrecht gegen die anderen, gegenüber anderen Leute oder gegenüber anderen überhaupt Geschöpfe. Das ist zum Beispiel, wenn man eine Person zu Unrecht beschimpft oder du nimmst das Recht von einer anderen Person. Dann machst du ja so. Und da gibt es noch eine Art, das ist gegen dich selbst. Du machst Unrecht mit dir selbst, indem du dein Körper oder deine Seele das nicht gibst, was sie normalerweise verdient, indem du Haram begehst, indem du Unheil tust gegenüber dich selbst. Zum Beispiel, wenn man Alkohol trinkt. Angenommen als Beispiel. Wenn man Alkohol trinkt, da macht man sich selber kaputt. Wenn man Drogen nimmt, da macht man sich selber kaputt. Und das ist Unrecht, erstmal gegenüber Allahs, weil man eine Sünde begeht. Dann, das ist Unrecht gegenüber dich selbst, indem man sich selber zerstört und ruiniert. Da muss man aufpassen bei Wulm. Und wenn man Wulm begeht, wenn man Unrecht macht, dann ist das nicht leicht. Weil Allah die Ungerechtigkeit und das Unrecht verboten hat. Wie hier diese zwei Ayat. Passt auf, was Allah subhanahu wa ta'ala hier sagt. Der sagt, diejenigen, die Unrecht getan haben oder ungerecht waren, sie werden am letzten Tag weder Freund noch Helfer haben oder weder Unterstützer noch Fürsprecher. Im Leben. Wenn jemand Unrecht tut, es kann sein, dass diese Person jemanden findet, der dieser Person, die Unrecht tut, und hilft oder unterstützt oder für diese Person viel Sprache leistet im Leben. Aber am letzten Tag gibt es das nicht, weil am letzten Tag die Gerechtigkeit angesagt wird und nicht die Ungerechtigkeit, weil man vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Und das ist der Unterschied zwischen dem letzten Tag oder dem Diesseits und Jenseits. In Diesseits kann sein, dass jemand Unrecht tut und trotzdem die Leute, sage ich jetzt, loben ihn und unterstützen ihn. Und er findet Fürsprecher. Aber am letzten Tag wird das nicht so sein. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, am letzten Tag, diejenigen, die Unrecht getan haben, haben weder Freunde noch Unterstützer, haben weder Fürsprecher noch Helfer. Sie werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und da muss man aufpassen, wenn man Blut eines Muslims oder Ehre eines Muslims oder Vermögen eines Muslims verletzt, dann hat man Ungerechtigkeit begangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم اتقوا الظلم أي احذروا الظلم أي احذروا الظلم أي لا تظلموا أحدكم لا تظلموا أحدا لا أنفسكم ولا غيركم فإن الظلم يوم القيامة ظلمات لأنه يوم القيامة ما في نور إلا للإنسان المؤمن الذي ينور الله سبحانه وتعالى له بقدر إيمانه فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ومن الظلم أن يمنع الإنسان حقوق الآخرين أن يمنع الإنسان حقوق الآخرين واتقوا الشح الشح هو الحرص على المال الحرص على المال فإنه أهلك من كان قبلكم لأن الحرص على المال يوجب للإنسان أن يكسب المال من كل وجه من حرام حلال ما يسأل فلما يشح الإنسان ويبخل ويحرص على المال يحمله هذا أن يسفك الدم ويستحل الحرام يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء كما هو مثلا مثل قطاع الطرق وغيرهم مثل المجرمين مستعد المجرم أن يقتل غيره حتى يصل إلى مصلحته والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذر صلى الله عليه وسلم من أمرين من الظلم ومن الشح فالظلم هو الاعتداء على الغير والشح هو الطمع الحرص على ما عند الإنسان والطمع فيما عند الغير وهذا هو الحرام ذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي الفلاح فلا يكون الإنسان شحيحا بالعكس ليكون كريما ولا ينظر إلى حقوق الآخرين بارك الله فيكم حديث 203 جابر حديث 203 جابر رضوان الله عليه überliefert dass der Gesandte Allah sagte haltet euch fern von Unrecht denn Unrecht verwandelt sich in Finsternis am Tage des Gerichtes. Haltet euch fern von Habsucht, denn die Habsucht hat Völker von euch zugrunde gerichtet, indem sie sich gegenseitig umbrachten und die verbotenen Dinge für erlaubt erklärten. Diese Überlieferung ist auch in Sahih Muslim. Subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns hier gewarnt vor zwei Handlungen. Einmal Ungerechtigkeit, dass man die Rechte von den anderen wegnimmt, und Habsucht, dass man selber alles haben will, gierig ist, und dass man auch das haben möchte, was die anderen haben. Und wer diese Habsucht hat, dass man gierig ist selber und will das, was die anderen haben, auch haben, diese Eigenschaft führt in die Hölle, wal-iyadu billah. Und wenn man diese Eigenschaft nicht hat, dann ist man erfolgreich und dann wird man ins Paradies kommen. Habgut hat dazu beigetragen, dass man immer alles behalten will und nichts geben möchte. Da will man alles bekommen. Das wird immer bekommen, aber nichts geben. Dies hat dazu beigetragen, dass die Völker vor euch, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diese Leute, was haben sie getan? Dass sie dafür gekämpft haben und getötet haben, Blut vergossen haben. Und sie haben das Verbotene für erlaubt erklärt, um das zu bekommen, was sie wollen. Das heißt, sie sind bereit, das Klare, was verboten ist, für erlaubt zu erklären, nur damit sie das bekommen, was sie möchten und was sie wollen. Und deshalb haben sie alles verloren und sie waren zugrunde. Das ist Ashuh, Habsucht und gierig sein. Von der anderen, dann, der Prophet sagte auch, اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Das heißt, seid gewarnt vor Ungerechtigkeit. Macht keine Ungerechtigkeit. Warum? Weil diese Ungerechtigkeit am letzten Tag Finsternis ist. Am letzten Tag gibt es kein Licht. Am letzten Tag gibt es kein Licht. Und wenn man As-Sirat wählen möchte, dann bekommt man Licht durch die Taten, die guten Taten, die man im Leben praktiziert hat. Das wird durch den Islam. War dein Islam gut und besser, bekommst du mehr Licht. War dein Islam schlecht und nicht gut, bekommst du weniger Licht. Und wenn man aber Unrecht getan hat, dann wird man am letzten Tag kommen, und da hat man kein Licht mehr. Kein Licht mehr. Deshalb sagte uns der Prophet Muhammad, ihr dürft kein Unrecht tun. Ihr dürft nicht die Rechte von den anderen wegnehmen. Ihr dürft nicht unterstützen bei Ungerechtigkeit. Das darf man nicht. Und diese beiden Themen, Ungerechtigkeit und Habsucht, die sind verbunden miteinander. Weil die Menschen eigentlich allgemein, die wollen immer besser sein und die wollen, es ist ihnen egal, was sie tun, hauptsächlich sie erreichen das, was sie wollen. Ob das halal ist, erlaubt ist oder verboten ist, ist egal. Bei manchen Leuten. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und wirklich wer mit den Leuten zusammenkommt. Und wir leben heute und wir merken genau, das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gesagt hat. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, latu'addunna al-huquqa ila ahliha. Wa hadza sha'ar bidunan biqum ila ghayra makan. والجلسة تبعه لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء. هنا قال هي الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي حق يجب أن يؤدى إلى أهله، إذا لم يكن في الدنيا فيوم القيامة ستؤدى الحقوق إلى أهلها. حتى بالنسبة للشياه، فالشاة اللي ما كان عندها قرن وضربتها شاة عندها قرن، ستأخذ التي ما كان عندها قرن هي الجلحاء، ستأخذ حقها من الشاة القرناء. فإذا كان هذا في الشياه فكيف بالعباد؟ يعني كان هذا في البهائم فكيف ذلك بالنسبة للناس؟ وصلى الله السلامة والعافية. أبو هريرة رضي الله عليه برشتت دس دي قزمت الله صلى الله عليه وسلم زاكتي أم لتسن تاك wird jedem sein Recht gegeben werden, bis hin zu dem, was die gehörnte Ziege einer hohnlosen Ziege angetan hat. Das heißt, ihr müsst die Rechte geben. Das ist in Sahih Muslim diese Überlieferung. Das heißt, du bist als Muslim verpflichtet, den Leuten ihre Rechte zurückzugeben. Und du darfst nicht ungerecht tun, indem du die Rechte von den anderen wegnimmst. Wenn du das nicht machst in Dunya, dann am letzten Tag wirst du das tun. Ruh atlana fuq, tuwadda, usalli, unam. بعد ساعة ونصف man muss den Leuten ihre Rechte zurückgeben. Wenn man das nicht in Dunya macht, dann wird man das am letzten Tag tun. Aber am letzten Tag ist es schwer. In Dunya hast du noch eine Möglichkeit, das ist in diesseits, hast du noch die Möglichkeit, den Leuten ihre Rechte zurückzugeben und eventuell werden sie dir verzeihen. Und dann wirst du am letzten Tag keine Strafe bekommen. Aber am letzten Tag, wenn du gezwungen wirst, den Leuten ihre Rechte zurückgeben, das ist dann mit Strafe verbunden, nicht wie in Dunya. Deshalb sagt der Prophet Muhammad sallam, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Das ist gewiss, werdet ihr den Leuten, die Rechte gehabt haben, ihre Rechte zurückgeben. Und als Beispiel dann hat der Prophet Muhammad sallam etwas bezüglich Schafen gegeben. Ein Beispiel. Der Prophet sagte, es gibt Schafe, die haben Hörner. Und es gibt andere, die haben nicht. Und vielleicht eine gehornte Ziege hat eine hornlose Ziege geschlagen. Das heißt, sie hat Unrecht getan. Am letzten Tag wird den gehornten oder wird der hornlosen Ziege das Recht gegeben, dass diese ihr Recht von der anderen Ziege zurückfordert und zurückbekommt, obwohl die Tiere, diese Tiere, das heißt, wenn die Tiere, die Rechte von anderen Tieren zurückgeben, dann wie ist das mit dem Menschen? Und das ist eine große Warnung an uns Menschen. Weil man denkt, ja, ich tue etwas Schlechtes und dann sage ich, oder ich nehme Recht von den anderen, sage, oh Allah, verzeih mir und das ist vorbei. Niemals so denken, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles verzeiht und vergibt am letzten Tag. Natürlich, wir reden nicht im Bereich jetzt Schirk, sowieso Schirk, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht das, vergibt das nicht. Aber von anderen Taten, eventuell du hast zum Beispiel eine schlechte Tat mit dir selbst gemacht, vielleicht hast du einmal vernachlässigt, dass du das Gebet nicht richtig gemacht hast oder nicht gut gefastet hast oder du hast eine Sünde mit dir selbst getan und so weiter. Das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht das. Aber wenn das Recht von den anderen ist, dann wird das nicht verziehen. Das bedeutet, ein Schahid, ein Märtyrer, wird ihm alles verziehen, außer Rechte von den anderen. Weil im Islam, wir haben drei Rechte. Rechte von Allah und von Allah subhanahu wa ta'ala, Rechte von Menschen und Rechte von dir. Die Rechte von Allah verzeiht er. Wenn du gegen dich selber vielleicht schlecht getan hast, dann Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht auch. Aber die Rechte von Dritten, von anderen, das wird nicht verziehen, außer dass diese Leute verzeihen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Deshalb, man soll aufpassen. Man soll sich überlegen, was man in diesem Leben tut. Weil einige denken, dass die Sache leicht sein wird. Sag, ach, Allah subhanahu wa ta'ala ist Allvergeber und verzeiht alles. Ja, das stimmt. Allah verzeiht alles. Aber das heißt nicht, dass Allah dir verzeihen wird. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وما ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم بعضه كان الصحابة يقول ما هي حجة الوداع ما هي حجة الوداع والنبي بينهم طبعا حجة الوداع كانت في السنة العاشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجها وكأنه ودع الصحابة رضوان الله عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم فذلك قال لهم فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا يعني قد ما ألقاكم قد أموت بعد هذا العام ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة أو الحجة فحج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الوفود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكثر عدد المسلمين، وكانت الأمور يعني أصبحت الأمور الغلبة للمسلمين في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وحذرهم المسيح الدجال، فحذرهم منه حتى ظن بعضهم أنه يعني خلص خرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فالنبي صلى الله عليه وسلم سيحجه، النبي صلى الله عليه وسلم سيستطيع يعني أن يقضي عليه، ولكن قال لهم إن خرج فيكم يعني إن مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج الدجال فأنتم تعلمون منه ما تعلمون، وهو أن مكتوب بين عينيه كافر يقرأه القارئ وغير قارئ، المؤمن سيرى أنه هذا كافر، وهو أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية يعني كان ممسوح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخفى عليكم ذلك، فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أما إذا خرج وأنا لست فيكم فكل إنسان هو الذي سيتحمل مسؤولية نفسه. فهنا بارك الله فيكم بعد أن حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بعد أن حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني ما يجوز الإنسان أن يظلم أحد في دمه أو في ماله، وهذه حرام عليكم كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم عرفة في بلدكم، هذا هو في البلد الحرام في الشهر الحرام اللي هو شهر الحج وهم الأشهر الحرم. وقال أهلها هل بلغتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب ما معنى هنا لا ترجعوا بعدي كفارا؟ ليس المعنى يا أخوة أن الإنسان يخرج من الدين إذا قتل مسلم، لا، وإنما القصد في ذلك المبالغة في الزجر، أي لا ترجعوا بعدي تعملون كما يعمل الكفار بأنهم يقتلوا بعضهم، ولكن ما تفعلوا هذا أنتم. فلذلك الذي اليوم يكفر الناس لمجرد كلمة لمجرد آية أو حديث فيه لفظ الكفر، طب أين هو من هذا الحديث ومن غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي عفوا كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ألم يقاتل الصحابة بعضهم بعضا؟ نعم قاتلوا، هل رجعوا كفارا؟ ألم يعني يصير قتال بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. طب هل رجعوا كفارا؟ لا، وإنما هذا هو من المبالغة، أي هذا العمل أن يتقاتل أهل الإيمان هو ليس من عمل أهل الإيمان وإنما هو من عمل الكفار، فما ترجعوا وتفعلوا شيء من أعمال الجاهلية، وليس المعنى أنه إذا قاتل المسلم مسلم فخرجوا من ملك الإسلام وأصبحوا من الكافرين، فنسأل الله العافية والسلامة، ولكن أين الفهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقتل المسلم لأخيه ظلم، أي ما تظلموا في الدماء وما تظلموا في الأموال وما تظلموا بأن يقتل بعضكم بعضا. بارك الله فيكم. حديث bei mir war Hadith 210, bei euch ist das 205. Ibn Umar Radwanullah alayhi berichtet. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch unter uns lebte, diskutierten wir über die Abschiedspilgerfahrt oder Predigt, wobei wir nicht wussten, was dies bedeutet, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam dankte und Lob pries und uns von dem Dajjal ausführlich erzählte. Bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah dankte und Lob pries und uns von Dajjal, das ist Scharlatan oder der Lügner, von ihm erzählte, ausführlich erzählte. Der Prophet sagte, Allah hat keinen Propheten gesandt, ohne ihn vor dem Dajjal zu benachrichtigen, damit er sein Volk vor ihm warnen konnte. So war es bei dem Propheten Nuh und ebenso bei allen Propheten, die nach Nuh a.s. kamen. Sollte er unter euch auftauchen, wird sein Gestalt euch nicht verborgen bleiben. Es ist euch nicht verborgen, dass euer Herr nicht einäugig ist, während das rechte Auge des einäugigen Dajjal aussieht wie ein schwimmende Weintraube. Hütet euch, die Gebote Allah zu übertreten. Euer Leben und euer Besitz sollen unverletzlich sein. Ebenso wie die Heiligkeit des heutigen Tages, dieses heiligen Monats, an diesem heiligen Ort. Nun habe ich euch nicht ausreichend unterrichtet. Die Gefährten sagen, gewiss, da sagte er dreimal, O Allah, sei mein Zeuge. Dann rief er, wehe euch, schaut und denkt nach, dass ihr nicht, wenn ich nicht mehr unter euch bin, Kuffar werde und euch gegenseitig bekämpft. Oder in den Wörtern hier, Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, das wird einer von euch schlachtet den anderen oder schlägt sein Hals. Das Hadith ist bei Bukhari. Und Teil davon hat Muslim überliefert. Das bedeutet, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Sahaba radhiyallahu anhum vor Ad-Dajjal gewarnt. Und er hat auch ihnen erklärt, dass jeder Prophet sein Volk vor Ad-Dajjal gewarnt hat. Und Nuh alaihi salam und alle anderen Propheten, die haben gesagt, es gibt eine Person, die kommen wird und diese Person wird behaupten, der wäre Gott. Der wäre Allah, möge Allah uns bewahren. Dieser Mann wird zwei Hauptmerkmale haben. Einmal, es wird auf seinem Stirn Kafir oder Kufr stehen. Und jeder wird das lesen können von den Gläubigen, von den Mu'minin. Auch wenn man nicht lesen kann und nicht schreiben kann, nur ein Alphabet ist, dann wird er lesen können. Der Mu'min sieht ihn, der sieht, aha, Kufr oder Kafir auf seinen Sternen. Zweitens, der ist einäugig und sein rechter Auge ist sozusagen wie Weintraube. Das ist nicht da. Und diese Person wird behaupten, der wäre Gott. Und der wird bestimmte Fähigkeiten haben. Wie sehr sage ich jetzt? Die Leute werden sagen, keiner kann das machen außer Gott. Und das ist die größte Prüfung, was die Menschen bekommen werden. Das hat jeder Prophet davon erzählt und er hat sein Volk davor gewarnt. Der Prophet sagte seinen Gefährten, wenn er jetzt kommt, dann werde ich gegen ihn kämpfen können und ich werde sozusagen ihn ausschalten können. Aber wenn er später kommt und ich bin nicht da, jeder muss für sich selber die Verantwortung übernehmen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, ihr müsst aufpassen, kein Unrecht zu tun, ihr dürft kein Unrecht tun. Euer Blut und euer Vermögen, die sind euch verboten. Du darfst nicht das Blut von dem anderen oder das Vermögen von einem anderen einfach so wegnehmen. Blut und Vermögen von anderen ist geschützt. Wie dieser Tag, das war der Arafat-Tag. Das ist ein sozusagen für Muslime ein Tag, was sehr geehrt ist. Und das Land, das ist dort, das Belad al-Haram. Und der Monat ist der vorgotene Monat der Hijjah. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen, ihr dürft nicht nach mir. Das Wort ist Kuffar. Kuffar bedeutet eigentlich die Leute, die vom Islam ausgeschlossen werden oder keine Muslime sind. Aber hier, das bedeutet nicht, dass der Prophet ihnen gesagt hat, wenn ihr gegeneinander kämpft, dann seid ihr keine Muslime mehr. Er meint, es gibt hier eine Bedeutung für dieses Wort, was hier steht. Der Prophet sagte, ihr dürft nicht das tun wie die Kuffar, dass sie gegeneinander kämpfen und dass sie sich gegenseitig töten. Ihr dürft das nicht machen, wie diese Leute. Und das ist eine Art Warnung an die Muslime. Weil, wenn man dies wörtlich nehmen würde, wenn die Muslime gegeneinander kämpfen, dann sind sie keine Muslime mehr. Dann wird es heißen, dass die Sahaba radhiallahu alaihim keine Muslime wären. Weil die Sahaba zur Zeit von Propheten, einige haben gegeneinander gekämpft und dann auch nachdem er starb, sie haben gegeneinander gekämpft. Heißt das, diese Leute sind keine Muslime geworden? Auf keinen Fall. Deshalb muss man den Islam auch richtig verstehen. Und da muss man die Ayat und die Hadithe richtig verstehen. Und nicht so ein Wort nehmen und da kann man, ja, du sagst ja doch, der Prophet sagte, wenn ein Muslim gegen den Muslim kämpft, dann sind sie keine Muslime mehr. Deshalb diese Leute sind alle keine Muslime. Möge Allah uns bewahren. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Aber das geht hier in diesem Hadith, dass man kein Unrecht tun darf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und man sollte immer aufpassen. Wund ist sehr schlimm. Und am letzten Tag wird man sehr harte Strafe bekommen, wenn man Unrecht getan hat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch den Fall Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaytan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Wir treffen uns morgen dann zum Unterricht ab ungefähr 20:30 Uhr oder so 20:45 Uhr, bi'idhni ta'ala. Morgen machen wir weiter mit Subul Salam. Subhanallah, Muhammadik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.